Lohnverzicht, Kurzarbeit und staatlich organisierter Arbeitszwang. Hartz IV, Minijobs, Kürzungen der Sozialleistungen, das sind die Konsequenzen der Sanierung des demokratischen Kapitalismus und der daraus resultierenden autoritären Sparpolitik. Während die Krise des europäischen Kapitalismus im fünften Jahr angekommen ist, baut Deutschland die EU nach seinen wirtschaftspolitischen Interessen um. Leidtragende sind die Lohnabhängigen. In Deutschland und in viel stärkerem Maße in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Umso zynischer wirkt das Motto gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa, unter dem die DGB-Gewerkschaften am 1. Mai 2013 ihre Rolle als nationaler Sachverwalter des deutschen Humankapitals zelebrieren. Anstatt den Widerstand gegen die Zumutungen von Staat, Nation und Kapital durch politische Streiks wirksam zu machen, formieren sie sich gegen Konkurrenzstandorte, indem sie getreu dem Motto mehr Arbeit, mehr Kaufkraft, mehr Arbeit zu Anwälten des nationalen Wachstums machen. Im illusionären Glauben, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen davon profitieren. Die zerstörerischen Auswirkungen der Lohnarbeit auf die Menschen aber stehen nicht zur Debatte. Der ehemalige Kampftag der Arbeiterinnenbewegung ist heute mit dem Tag der Arbeit zum Assessment Center der Sozialpartnerschaft verkommen, in dem die alltäglichen Widersprüche des Kapitalismus ideologisch glattgebügelt werden. Sachzwänge des kapitalistischen Normalvollzugs wie Lohnsenkungen, Produktivitätssteigerungen und Entlassungen werden zu moralischen Entgleisungen einzelner Manager umgedeutet und ihre systemischen Ursachen werden geleugnet. Doch Lohnarbeit ist entgegen ihres inzwischen weit verbreiteten Labels kein Mittel zur Selbstverwirklichung. Vielmehr ist im Kapitalismus die Abhängigkeit von ihr für die meisten Menschen alternativlos. Sie ist die grundlegende Quelle des kapitalistischen Reichtums und das heißt, für die meisten Menschen ist sie die Krise des Lebens die Permanenz. Da sie von den Möglichkeiten getrennt sind, sich selbst zu versorgen, verbringen sie den größten Teil ihrer Lebenszeit mit Arbeit. Ob dabei Nahrungsmittel oder Kriegsgerät hergestellt wird. Für das Kapital ist nicht ausschlaggebend, dass menschliche Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dass mit Gewinn verkauft werden kann. Und auch die Verteilung der produzierten Güter wird im Kapitalismus daher nicht unter Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse geregelt. Die Bedürfnisse der Menschen sind nur relevant, wenn die Menschen dafür zahlen können. Nur im Kapitalismus kann daher zugleich Überfluss und Mangel herrschen. Das wurde in den letzten Jahrzehnten selten so deutlich wie in der aktuellen Wirtschaftskrise. Häuser stehen leer und gleichzeitig sind Menschen wohnungslos. Nur im Kapitalismus können Menschen vor Fensterscheiben voll Brot verhungern, welches dann weggeworfen wird. Gerade die entwickelten Produktivkräfte und der immense technische Fortschritt offenbaren aber, dass eine grundsätzliche Verkürzung der Arbeitszeit möglich wäre, ohne dass auf den jetzt möglichen Lebensstandard verzichtet werden müsste. Anstatt Lohnarbeit zum Sinn des Lebens zu verklären und damit die praktische Unterordnung menschlicher Bedürfnisse unter die Zwänge von kapitalistischer Produktion, Konkurrenz und Handel abzuhalten, gilt es, Lohnarbeit als Zumutung der kapitalistischen Ökonomie grundsätzlich abzulehnen und zu bekämpfen. Wir brauchen keinen guten Lohn für gute Arbeit. Kein Wir sind es wert. Wir brauchen einen radikalen Bruch mit dem Bestehenden. Dazu ist es nötig, den eigenen Standpunkt als Arbeitnehmerin in Konkurrenz zu Arbeitnehmerinnen anderer Betriebe und Standorte als solchen zu erkennen und zu überwinden. Gerade im Angesicht der derzeitigen Krise und der damit einhergehenden Zuspitzung der kapitalistischen Widersprüche erscheint ein solcher Bruch zunehmend als Perspektive. Nicht um ein Recht auf Arbeit lohnt sich zu kämpfen, sondern für die gesellschaftliche Überwindung des Lohnarbeitszwangs und des Kapitalismus. Kommt auf die Straße gegen Staat, Nation und Kapital am 30. April um 19 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof. Gegen Arbeitszeit und Standortlohn. Kommunismus statt Lohnarbeit. Für die soziale Revolution.